Die Teilnehmer der vierten Aktivistenkonferenz des Fischereiwesens der koreanischen Volksarmee besuchten am 1. Januar den Sonnenpalast Gumsusan und bezeigten den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung.